immer wieder, immer neu, tosen die Heilrufe aus. Es ist gewaltiger, viel gewaltiger als jede andere Sportpalast-Kundgebung. Es ist so gewaltig, dass man es fast nicht mehr mit Worten wiedergeben kann. Immer wieder neue, neue Heilrufe. Und denken wir Jahre zurück, Jahre. Novembertage 1918, 1919, schwere Kampfjahre, wo noch kleine Trüpplein standen. Und aus diesen kleinen Trüpplein ist das geworden, was wir eben heute unter dem Nationalsozialismus verstehen, unter der großen, großen nationalsozialistischen Idee, die eben nichts anderes ist als eben nur Deutschland. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, hat das Wort. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Der erste Programmpunkt. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht spindeln. Ich habe deshalb... es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Ich weiß, dass wenn heute sich die Gräber öffnen würden, die Geister der Vergangenheit, die einst für Deutschland stritten und beten und starren, die würden emporschweben und hinter uns würde heute ihr Platz sein. Alle die großen Männer, unsere Geschichte weiß, die stehen heute hinter uns und sehen auf unser Erb und unser Wirken. 14 Jahre lang haben die Parteien des Verfalls, des Offenbars der Revolution, das deutsche Volk geführt und misshandelt. 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und ausgelöst. Es ist nicht vergessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und die beschwöre, deutsches Volk, die wohl 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, die wohl 4 Jahre. Und ich höre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich sage es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner Welt wegen. Denn ich kann mich nicht los, gar von dem Glauben an mein Volk und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wüder erkämpfte, sicher erworbene neue deutsche Reich, der Böse und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen.